An Sonntagmorgen Frühstückszeit fehlte die Butter, große Leid. Zur Nachbarin ich schnell gelaufen, doch ihre Dose war auch fast verlaufen. Sie konnte mir nicht helfen, ach, selbst kaum genug ein böser Schach. Verzweiflung stieg, Sorgen nahmen Fahrt. Wer kann mir Butter leihen, halte durch mein Herz so hart. Die Last war schwer, die Angst so groß, hätte ich doch gleich gelassen diesen Verdruss. Butter nur ein Fett, welch eitler Streit. Margarine nahm ich und da endete mein Leid. Buddha der Weise sprach einst so klar, tausend Dinge lehrte er, doch am Ende alles wahr. So auch die Buttersuche sinnlos und voll Pein, die Ruhe kehrte ein und ich war froh, dass alles kann vergehen.